8-1 die während des Ersten Weltkriegs eingesetzten Hirona-Motoren. In der Galerie sind drei Flugzeugmodelle ausgestellt, ein französisches, ein britisches und ein deutsches Flugzeug, der Rote Dreidecker, der vom berühmten deutschen Flieger aus des Krieges von Richthofen, auch bekannt als der Rote Baron, geflogen wurde. Alle drei Flugzeuge sind mit demselben Umlaufmotor Lirone 9B ausgestattet. Der Rote Baron bevorzugte Motoren, die in Frankreich hergestellt wurden, gegenüber jenen, die er aus Schweden erhielt. Französische und britische Motoren waren besser gefertigt und daher leistungsfähiger. Wenn ein französisches oder britisches Flugzeug hinter die deutschen Linien fiel, bargen die Mechaniker den Motor für den Roten Baron. Darüber hinaus entleerten die Deutschen systematisch alliierte Flugzeuge, um Rizinusöl zu gewinnen, dessen industrielle Herstellung sie nicht beherrschten.